Schön, dass du da bist. Du stehst vor dem Trotz allem. Das Trotz allem ist ein selbstverwaltetes soziokulturelles Zentrum und Jugendzentrum in Witten. Dieser Text geht weniger als 5 Minuten. Wenn du Lust hast, hol dir am Kiosk am Osiecki-Platz direkt gegenüber ein Getränk oder was zum Knabbern und setz dich auf die Bank vor dem Trotz allem, um diesem Text zuzuhören. Ich bin für dich da. Ich höre dir zu. Wikipedia sagt dazu Solidarität, von lateinisch solidus, gediegen, echt, fest, bezeichnet eine zumeist in einem ethisch-politischen Zusammenhang benannte Haltung oder Verbundenheit mit und Unterstützung von Ideen, Aktivitäten und Zielen anderer. Sie drückt ferner den Zusammenhalt zwischen gleichgesinnten oder gleichgestellten Individuen und Gruppen und den Ersatz für gemeinsame Werte aus. Der Gegenbegriff zu Solidarität ist die Konkurrenz. Unterstützung. Wikipedia sagt dazu, der Begriff der sozialen Gerechtigkeit bezieht sich auf gesellschaftliche Zustände, die hinsichtlich ihrer relativen Verteilung von Rechten, Möglichkeiten und Ressourcen als fair oder gerecht bezeichnet werden können. Was genau Inhalt und Maßstab dieser Form von Gerechtigkeit sei, ist aber seit jeher umstritten und vielschichtig. Keine Toleranz für Scheiße. Ich nehme eine andere Perspektive ein und auch, wenn ich dich nicht verstehen und oder deine Position nachempfinden kann, respektiere ich deine Sicht. Kritische Solidarität könnte ich dies nennen. In welcher Welt wollen wir leben? Das Private ist politisch. Antifa bleibt Handarbeit. Ich unterstütze dich so gut ich kann und das ist genug. Ich kann dich gerade nicht unterstützen und das ist okay. Ich biete meine Hilfe an und höre deine Antwort. Ich halte deine Ablehnung aus. Ich halte deine Ablehnung nicht aus. Ich erwarte keinerlei Gegenleistung. Empowerment. Ich bin laut. Meine Worte sind klar und deutlich. Ich bin leise. Ich höre zu. Miteinander sprechen, nicht übereinander. Privilegien-Awareness. Privilegien. Privilegien auf dem Schirm haben. Weißt du, welche Privilegien du innehast? Awareness. Reflektieren. Ich habe viele Ressourcen. Ich habe keine Löffel. Ich lasse dich sein. Wie kann ich dich unterstützen? Lass mich sein. Ich bin genug. Ich möchte nicht diskriminieren. Ich diskriminiere. Ich lerne dazu und ändere meine Gedanken, vielleicht auch meine Gefühle und mein Verhalten. Ich darf meine Meinung ändern. Du hast keinen Anspruch auf mein Wissen und meine Erfahrung. Ich teile mein Wissen und meine Erfahrung mit dir. Meine Realität ist nicht deine Realität. Ich zeige dir, was ich kann. Vielleicht hilft es dir weiter. All das tue ich nicht ungefragt. Kann ich für dich da sein? Wie kann ich für dich da sein? Ich gebe nicht denen einen Raum, die übergriffig sind, sondern denen, die betroffen sind oder getroffen werden. Ich habe es neulich nicht geschafft zu handeln. Ich reflektiere dies und beim nächsten Mal versuche ich es erneut. Ich nehme Rücksicht auf mein Umfeld. Marginalisierte Personengruppen sichtbar machen. Alles für alle, bis alles alle ist. Wer organisiert Solidarität? Wer hemmt sie? Verantwortung füreinander übernehmen. Sich für das Wohl der anderen mit verantwortlich fühlen oder sogar sein? Wer übernimmt Care-Arbeit in welchen Räumen? Wer übernimmt Care-Arbeit in welchen Kontexten? Achtsam miteinander umgehen. Achtsam mit sich selbst umgehen. Raum geben. Raum nehmen. Räume eröffnen. Aber hey, was ist Solidarität für dich? Wenn dieser Ort geöffnet ist, geh rein. Dort warten nette Menschen auf dich. Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast und hoffen, dass wir uns an einem anderen Ort wieder treffen.